Miteinander sprechen. Übung 4a. Frau Müller und ihre Nachbarin unterhalten sich. Hören Sie das Gespräch. Guten Tag, Frau Müller. Wie geht's? Guten Morgen, Frau Schneider. Danke, gut. Und Ihnen? Sie sehen heute schlecht aus. Fehlt Ihnen etwas? Ach, mir geht's gar nicht gut. Ich habe die letzte Nacht wieder so schlecht geschlafen. Mein Arzt sagt, ich soll keinen Kaffee mehr trinken. Aber ich trinke ihn doch so gern. Ich muss nachts auch immer so husten. Davon werde ich immer wieder wach. Oh je, das ist schlimm. Vielleicht sollten Sie nicht so viel rauchen. Ja, ich weiß. Mein Mann sagt auch, ich soll mit dem Rauchen aufhören. Aber ich bin immer so nervös. Versuchen Sie es doch mal mit Yoga. Und beim Einschlafen hilft warme Milch mit Honig. Das ist auch gut gegen Ihren Husten. Ja, ich kann's ja mal versuchen. Gesundheit! Na, bekommen Sie jetzt auch noch eine Erkältung? Ich hoffe nicht. Wiedersehen, Frau Müller, und gute Besserung. Danke, Frau Schneider.